Viele von euch werden den Absatz über die ETF-Sparpläne nur überflogen haben. Alles bekannt. Einige werden diese Begriffe jedoch zum ersten Mal gelesen haben. Finanzen sind nicht mein Ding, interessiert mich nicht wirklich. Doch das ist eine riskante Haltung. In einer Zeit, in der wir nicht mehr allein auf die gesetzliche Rente setzen können, ist es regelrecht fahrlässig. Allerdings kann der Staat nicht die gesamte Verantwortung für die Altersvorsorge auf die BürgerInnen abwälzen. Denn viele Menschen verdienen so wenig, dass es ihnen extrem schwer fällt, monatlich etwas zur Seite zu legen. Die Bedürfnisse in der Gegenwart verdrängen nur allzu schnell die Gedanken an morgen. Klar, es wäre besser, etwas Geld für den ETF-Sparplan zu überweisen, aber die Kinder brauchen neue Schuhe. Deswegen bleibt bei aller Berechtigung der Appelle an die Eigenverantwortung der Menschen auch der Staat in der Pflicht. Deutschland ist ein Sozialstaat. Und ein Rentensystem, das Menschen vor Armut im Alter schützt, ist einer der Pfeiler eines Sozialstaates. Damit das weiter funktioniert, müssen wir das gesetzliche Rentensystem umbauen. In erster Linie müssen wir das völlig aus der Balance geratene Umlagesystem auf eine neue Grundlage stellen. Dabei geht es nicht nur um Geld, es geht auch um die Frage, wer in der Gesellschaft welche Last zu tragen hat und wer wofür verantwortlich ist. So ist das Rentensystem auch ein System für sozialen Ausgleich. Die Versäumnisse der Babyboomer. Um das Rentensystem gerechter zu machen, müssen wir uns beeilen. Die Babyboomer, die bald in Rente gehen, haben über ihre Verhältnisse gelebt. Sie haben, nicht individuell, aber als Generation, zu wenig Kinder bekommen, die ihre Renten zahlen können. Sie haben selbst zu wenig zurückgelegt, um mit niedrigeren Renten auskommen zu können. Und sie haben zu wenig getan, um das Rentensystem stabil zu finanzieren. Nun gehen diese Babyboomer zu Millionen in Rente und verlangen, dass alles weitergeht wie bisher. Hohe Renten, die nicht sinken, ein Leben lang. Zahlen sollen dafür nun all jene, die jünger sind und arbeiten, und zwar gleich doppelt. Mit höheren Rentenbeiträgen und unfassbar viel Steuergeld, das ebenfalls überwiegend die arbeitende Bevölkerung aufbringt und das für andere wichtige staatliche Aufgaben fehlt. Und das alles mit der Perspektive, dass sie selbst viel weniger Rente bekommen werden und viel mehr privat vorsorgen müssen. Es ist verwunderlich, dass sie sich nicht wehren, staunt Professor Dr. Monika Schnitzer in der Süddeutschen Zeitung. Sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz der Wirtschaftsweisen. Sie verstehe nicht, so Schnitzer, dass die heute Jungen nicht sagen, wir wollen die jetzigen Babyboomer noch stärker zur Kasse bitten, wir wollen jetzt schon, dass mehr getan wird. Aus dem Bundeshaushalt ist die Rente nicht zu retten. Mit noch höheren Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt, also letztlich aus Steuermitteln, ist die Rente jedenfalls nicht zu retten, stellt, wie gesagt, der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums in seiner Studie aus dem Jahr 2021 fest. Irgendwann würde mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen, wenn der Bundesgesetzgeber nicht grundlegend in die Haltelinien eingreift. Also den maximalen Beitragssatz erhöht und oder das Rentenniveau absenkt. Die Lücke wäre nicht einmal zu stopfen, indem wir Einkommens- oder Umsatzsteuer schmerzhaft erhöhten. Beispielsweise müsste die Umsatzsteuer von derzeit 19 auf mehr als 32% angehoben werden. Der Beirat verlangt endlich Klartext, denn er rät ausdrücklich davon ab, in der politischen Diskussion die Illusion von langfristig gesicherten Haltelinien weiter aufrechtzuerhalten. Stattdessen muss sich die Politik umgehend mit möglichen Alternativen auseinandersetzen. Zu einem ähnlichen Schluss kommt die Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. In einer Studie zur Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung schrieb sie schon 2017, dass sich die Kosten für das Rentensystem, sollte dieses bestehen bleiben, lediglich in anderer Art und Weise über Zeit, Personen und gesetzliche oder private Finanzierungssysteme verteilen lassen. Simpler gesagt, es nützt nichts, wenn Lasten und Finanzierungslöcher hin und her geschoben werden. Das jetzige System der Rentenkasse muss spürbar umgebaut werden.